indem sie versuchte, den Bindfaden zu lösen und sich zum Fenster, zum Licht hinwandte, alle Fenster waren trotz der schwülen Hitze geschlossen, ließ ihn auf ein paar Sekunden aus dem Auge und stand fast mit dem Rücken zu ihm. Er knöpfte seinen Mantel auf und zog das Beil aus der Schlinge. Aber er holte es noch nicht hervor, sondern hielt es mit der rechten Hand unter dem Mantel. Seine Hände waren furchtbar schwach. Er fühlte selbst, wie sie mit jedem Augenblick immer mehr erlahmten und erstarrten. Er fürchtete, dass er das Beil fallen lassen werde. Plötzlich schwindelte ihm. »Was hat er denn da rumgewickelt?« rief die Alte ärgerlich aus und machte eine Bewegung, als wolle sie sich wieder zu ihm wenden. Jetzt durfte kein Moment mehr verloren gehen. Er riss das Beil hervor, hob es, kaum dass er sich dessen bewusst war, mit beiden Händen empor und ließ es, fast ohne Anstrengung, fast mechanisch mit der Rückseite auf den Kopf der Alten niederfallen. Er hatte, wie es schien, dabei keine Kraft angewandt. Aber kaum hatte er das Beil zum ersten Male fallen lassen, da stellte sich auch die Kraft ein. Die Alte war wie immer barhäuptig. Ihre hellen, leicht ergrauten, dünnen Haare, wie gewöhnlich fett geölt, waren in rattenschwanzartige, kleine Flechten geflochten und wurden von einem abgebrochenen Hornkämmchen, das auf ihrem Hinterkopf hässlich abstand, zusammengehalten. Der Schlag hatte sie bei ihrer geringen Größe direkt auf den Scheitel getroffen. Sie schrie auf, aber sehr leise, ihre beiden Hände an den Kopf hebend. In der einen Hand hielt sie immer noch das Versatzstück fest. Da schlug er mit aller Kraft ein zweites und drittes Mal zu, immer mit der breiten Rückseite des Beiles und immer auf den Scheitel. Das Blut strömte hervor wie aus einem zersprungenen Glas, und der Körper fiel zu Boden, mit dem Gesicht nach oben. Er trat einen Schritt zurück, ließ den Körper liegen und beugte sich über ihr Gesicht. Sie war schon tot. Die Augen waren weit aufgerissen, als ob sie herausspringen wollten, und die Stirn und das ganze Gesicht waren verzogen und krampfhaft verzerrt. Er legte das Beil auf die Diele neben die Tote, langte eilends in ihre Tasche, in dieselbe rechte Tasche, aus der sie das vorige Mal die Schlüssel hervorgeholt hatte, und suchte zu verhindern, dass er sich mit dem fließenden Blut beschmiere.